Einen Teil hat er recht geleitet, an einem anderen Teil aber hat sich das Irregehen bewahrheitet, denn sie haben sich die Satane anstatt Allahs zu Schutzherren genommen und meinen, sie seien recht geleitet.